Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Es gibt einige Titel von Elton John, die heute sehr gut passen würden. I'm Still Standing würde natürlich gehen. Man könnte nehmen I Guess That's Why They Call It The Blues, also frei übersetzt jetzt weiß ich, was Traurigkeit ist. Man könnte auch nehmen Born in England. Das wäre auf jeden Fall richtig. Tiny Dancer würde nicht so passen, weil Elton John doch ein bisschen zugelegt hat. Aber das muss man ihm verzeihen, denn er wird ja heute 75 Jahre alt und Gabi Biesinger hat sich bei ihrer Gratulation für einen meiner Vorschläge John entschieden. Eine dieser Rockstar-Legenden, bei denen man sich wirklich wundert, dass sie tatsächlich noch da stehen, mit 75 Jahren auf der Bühne. Elton John kämpfte Anfang der 1990er Jahre gegen Drogen- und Alkoholsucht. Essstörungen kamen auch noch dazu. Und doch ist es ihm nebenbei gelungen, eine fast 6 Jahrzehnte dauernde unvergleichliche Musikkarriere hinzulegen. Mit neuer Hüfte rockt er auch mit 75 auf seiner Abschiedstournee die Hallen und liefert Charterfolge ab wie Cold Heart mit Künstlerinnen wie Dua Lipa, die seine Enkelin sei. Kenneth Dwight sorgte seine Großmutter dafür, dass er Klavier spielen lernte. Mit 11 Jahren erhielt er ein Stipendium für die Londoner Royal Academy of Music und musikalische Vorbilder hatte Elton John damals eine Menge. Ich wollte Jerry Lee Lewis, Little Richard und Fats Domino sein. Und auch Ray Charles. Es gab so viele göttliche Pianisten da draußen. Ich studierte zwar klassisches Klavier an der Royal Academy, aber war mit dem Herzen nicht dabei und auch nicht gut genug, um ein Weltklasse-Pianist zu werden. Ich wollte einfach nur ein Klavier malträtieren, dabei auf- und abhüpfen und eine tolle Zeit haben. So kam es. 1970 gelang Elton John der Durchbruch, zusammen mit seinem kongenialen Texter Bernie Taupin. Mit mehr als 300 Millionen verkauften Alben ist der Brillenfreak mit den glitzernden Bühnenkostümen einer der reichsten Musiker der Welt. Die Queen schlug den zweifachen Oscar-Preisträger zum Ritter und als Sir Elton unlängst von Prinz Charles noch einen weiteren, sehr selten verliehenen Orden bekam, war das Anlass für ihn, auf sein Leben zurückzublicken. Ich habe die Auszeichnung bekommen für meine Musik und meine wohltätige Arbeit. Musik ist mein Leben. Und auch wenn ich hier gerade nicht besonders fit wirke, ich habe noch so viel zu tun, musikalisch gesehen und für gute Zwecke. Mein Leben ist großartig. Ich habe solches Glück gehabt.